Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren! Hallo Leute! Es freut mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Aus Würzburg, Bayern wird es gepodcastet mit Paul Alvarez Lüblich. Willkommen zu unserer 47. Edition. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Spanisch unter www.podcastiando.tk verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano en www.podcastiando.tk. Und Leute, es war eine enorm lange Pause. Und leider habe ich ziemlich gute Gründe dafür. Und zwar die Universität. Mann. Das Fach Psychologie ist ziemlich hardcore. Was Lernen angeht, jetzt bin ich im Hauptstudium und es sind 2 Diplomprüfungen pro Semester da und die sind gar nicht so scherzen. Also die sind teilweise 1000 Folien, die man auswendig lernen muss und alles mögliche. Ich krieg gleich Gänsehaut davon. Ich muss jetzt auch anfangen zu lernen für die 2 langweiligsten Prüfungen, die es gibt. Eine ist Arbeits- und Betriebspsychologie und die andere ist pädagogische Psychologie. Und beide klingen eigentlich ganz nett, aber die sind sowas von eklig. Also die Professoren hier, die haben es wirklich vor, uns das Leben so schwierig und langweilig zu machen wie möglich. Gut, wir fangen mal an. Und zwar die erste Gruppe von heute kommt aus Argentinien und die sind sau cool. Das Lied heißt Fue un placer und die Gruppe heißt Robot Sonda. Das wird mit Z geschrieben. Die Webseite ist auch robotsonda.com.ar. Ich bin ziemlich sicher, ihr werdet es mögen. Es hat was sehr Argentinisches an sich. Also argentinischer Rock bester Art. Von Robot Sonda fue un placer. Yeah. Robot Sonda aus Buenos Aires, Argentinien. Und die sind eigentlich ziemlich cool. Die haben mir schon 1000 E-Mails geschickt. Und zwar, ich war nicht nur faul und habe die Sendung nicht aufgenommen, sondern ich habe, das hat mich ziemlich traurig gemacht, weil ich wollte wirklich die Sendung aufnehmen. Und dann habe ich einfach aufgehört, in die E-Mails reinzugucken. Weil das hat mich immer deprimiert, wenn tolle Musik angekommen ist und ich konnte es nicht gleich aufnehmen. Und ja, jetzt sind sie aber dran. Und es freut mich, endlich euch das Ganze zeigen zu können. Um mit dieser Linie zu bleiben, bei dieser Linie zu bleiben, oder wie auch immer das mal so sagen, werden wir eine zweite argentinische Gruppe haben. Und die heißen Mañana, die Gruppe. Und es ist ganz lustig, weil ich war mal in so einem Schüleraustauschprogramm und die Deutschen, die bei uns in Venezuela waren, die waren ziemlich viele. Ich glaube 21 oder 23 oder sowas. Die haben alle als erstes das Wort Mañana gelernt. Mañana bedeutet morgen. Und die meinten, jedes Mal, dass sie etwas von jemandem bekommen wollten, einen Gefallen oder etwas brauchten von jemandem, das erste, was sie immer gehört haben, war Mañana, ja, Mañana, Mañana. Und das haben sie sehr, sehr schnell lernen können. Es ist tatsächlich die Landesphilosophie, alles auf morgen zu verschieben. Ich habe das auch ziemlich im Griff, indem ich immer das Lernen für morgen lasse und Podcasts aufnehmen und so weiter. Aber gut, passt schon. Mañana, das Lied heißt Punto und es geht um die Sonne. Interessanterweise. Und ich glaube, es wird euch ziemlich gut gefallen. Ich hoffe, diese Gruppe schickt mir bald mehr Musik. Ich habe den auf jeden Fall schon geschrieben. Die Webseite ist myspace.com/mañanarock. Und diese Leute sind an der Gitarre und Stimme Sebastian Fontao, Schlagzeug Tomás Ohanian und Bassgitarre Pablo Ucha. Mañana, Inge Podcast.